Ich würde an der Stelle mal einen kurzen Schnitt machen jetzt und frag dich mal, Christoph, ob du, weil das historisch an dem Punkt auch wichtig wäre, vielleicht die Gießener Einschätzung mal mitteilst, also wenigstens ein paar aus dem Gießener Gutachten. Warum? Weil der Peter Brückner lässt das leider hier ganz aus, aber das ist eigentlich so die Basis auch zur Beurteilung von dem, was die SPK im Zeitpunkt des Zerfalls ausgemacht hat. Das ist leider nicht in meinem Text enthalten. Also in dem Artikel, wo er nochmal so einen Brücken den Überblick, Darstellung und Analyse des SPK gibt, die du jetzt vorgetragen hast, von 1973 für die Zeitschrift Kritische Justiz, bezieht er sich des Öfteren als Beleg auf seine Einschätzung des SPK von 1970, dieses Gutachten. Dieses Gutachten wurde auch damals zeitgleich von Horst Eberhard Richter und anderen Psychiatern beantragt und erstellt, jeweils ein Gutachten, wo die kurz mal einen Tag oder vielleicht auch öfter dieses SPK besucht haben, versucht haben, mit dem Dr. Huber zu sprechen und dann halt ihre Einschätzung mehr oder weniger vorsichtig zu Papier gebracht haben. Brückner holt da sehr weit aus und das unterscheidet sein Gutachten auch von dem Horst Eberhard Richters. Ich will jetzt nur diese zwei konfrontieren. Und Horst Eberhard Richter hat in einem relativ kurzen Gutachten erstmal Abstand genommen. Er wusste dann nicht so, hätte dann nicht so den Einblick. Und er hätte dann versucht, mit dem Dr. Huber zu sprechen. Aber die Patienten hätten erklärt, oder die Rektoratsbesetzer, in dem Fall Patienten als Referatsbesetzer, ich sage einfach Patienten jetzt, als Rektoratsbesetzer oder Mitglieder des SPK, die sich ja übrigens, weiß da Brückner darauf hin, dass der Begriff oder der Ausdruck Patient gleichbedeutend aus Person dann in der späteren Phase des SPK auch verwendet worden ist. Insofern ist Patient sozusagen emphatisch aufgeladen im Zusammenhang mit SPK und aus dem Munde des SPK als eine Selbstbezeichnung, als sozusagen als Subjekt, als Person schlechthin. Darauf wird später noch einzugehen sein, was sie für eine Vorstellung von dem Verhältnis Individuum-Gesellschaft hatten. Das sind nämlich dieser Dualität von alloplastisch und autoplastisch zusammen, die auch angesprochen worden ist. Also auf dieses Menschenbild des SPK wird noch zu kommen sein. Aber zunächst, also ich habe das nur mal eingeschoben und sage, ich sage einfach kurz sagen, Patienten, das heißt eben nicht im landläufigen Sinne, dass sozusagen eine Dichotomie von Arztpatienten als Herabsetzung der Leute als krank oder sowas, sondern eher eine Veredelung quasi des Subjektstatus, der mit des SPK sich selbst als Patienten bezeichnet haben, damit ausgedrückt ist. Und die Patienten erklärten also dann dem Horst Eberhard Richter zum Beispiel, dem Sinne nach, schreibt er, wir alle sind Sprecher und legitimiert, unsere Arbeit zu vertreten. Und da brauchen Sie jetzt keinen Doktor so und so, um hier einen Einblick zu erhalten. Wir können Ihnen das alles erklären. Das befremdet den Horst Eberhard Richter ziemlich. Er spitzt das dann, nachdem er sagt, ich konnte also gar keinen richtigen Einblick erhalten, eigentlich nur drauf zu, der Abschnitt Folgerungen. Mangelhafte Ausstattung mit kompetenter ärztlicher Eigenkapazität muss aufgehoben werden. Ein Psychiater kommt auf angeblich 150 psychische Kranke. Erst sagt er, naja, diese 150 psychischen Kranke, die Mitglieder des SPK in und Heidelberg und sonst wo sein sollen, die hätte ich gerne mal gesehen. Das ist wahrscheinlich nur so ein Aufblustern. Und jetzt sind es also, so als Fakt von ihm genannt, 150 psychische Kranke und ein Psychiater, ein ärztlicher Therapeut. Oder andere sprechen von zwei ärztlichen, ärztlich approbierten Therapeuten dort. Und Horst Eberhard Richter fasst zusammen, es erscheint problematisch, wie man auf diese Weise die Gefahren bei schweren psychischen Krankheiten steuern will. Dann die Isolierung moniert Horst Eberhard Richter gegenüber den örtlichen psychiatrischen und psychotherapeutischen Diensten. Und plädiert dann unterm Strich dafür, oder er empfiehlt, und er empfiehlt dem Staat, der dieses Gutachten bestellt hat, ich will jetzt nicht näher eingehen, welche Instanzen das sind, gerichtliche Instanzen, dass das SPK doch dazu angehalten werden sollte, eine Kooperation mit den Institutionen, die es bekämpft, zu suchen. ungefähr so, also einerseits lauwarm und indifferent, andererseits aber ganz schön klar, praktisch gerichtet. Die sollen gefälligst mehr Ärzte da reinnehmen, die sollen feste, verantwortliche ärztliche Ansprechpartner haben und sie sollen gefälligst kooperieren mit den Institutionen, die sie bekämpfen, damit den Patienten, in dem Sinne von erst den armen Patienten, den Kranken, den Leidenden auch geholfen werden kann. Damit endet Horst Eberhard Richters Gutachten völlig anders, viel weiter und von einer ungeheuren gesellschaftlichen, historischen Tragweite ausholend argumentiert in seinem Gutachten Peter Brückner. Das ist ein richtiges Kontrastprogramm. Zum Beispiel sagt er zu dem Statement von Horst Eberhard Richter, das zitiert dann der Brückner auch, das ist bei Eberhard Richter eigentlich die Pointe, die seien auf, das war mal eine Stelle, wo Brückner das zitiert, natürlich jetzt gerade wieder verblättert, die Pointe bei Horst Eberhard Richter ist, die seien alle auf den Dr. Huber fixiert, die Leute, die er da getroffen hat. Er hätte also ein ganz ungutes Gefühl, schrieb Horst Eberhard Richter, wenn er sieht, wie die alle also auf diesen einen Psychiater fixiert werden. Dieser Psychiater, der würde wohl die Patienten für seine narzisstische Entlastung benutzen oder so, ist so ein Verdachtsmoment. Und natürlich finde ich jetzt gerade diese Stelle nicht. Das greift der Brückner auf, seinem Gutachten, und dreht es genau um und sagt, also der Grundargumentation nach, wenn die Patienten sich auf einen ihrer Ärzte so fixieren, dann entspricht das, jetzt habe ich gerade die Stelle, ich lese dann einfach mal vor, ich hier lange herumschwafele, unter der Zwischenüberschrift, er hat das Gutachten angelegt wie so ein Aufsatz von wissenschaftlicher Valenz, also es ist nicht irgendwie so ein Gutachten, das ist selbst was etwas für die Öffentlichkeit bestimmt ist, dass die Öffentlichkeit damit, also im Sinne von proletarischer Öffentlichkeit, die immer mit Nex damals diskutiert worden ist, mit ihrem Buch Proletarische und bürgerliche Öffentlichkeit, immer als Bezugspunkt auch in den 70er Jahren, gerade für Brückner, unter dem Aspekt einer Brauchbarkeit, des Gebrauchswerts eines solchen Gutachtens für eine proletarische Öffentlichkeit quasi.